Leistungsbilanz, Sparen und Staatshaushalt. Gern wird übersehen, dass jeder Euro Schulden in der Hand eines Schuldners definitorisch entsprechendes Vermögen in der Hand eines Gläubigers bedeutet. So kann die Frage, wie eine Staatsschuld von bestimmter Höhe und Struktur zu bewerten ist, nicht getrennt werden von der Frage, wer denn die Gläubiger sind und wo sie residieren. Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen exportieren zum Beispiel regelmäßig mehr Kapital ins Ausland, als sie von dort importieren. Sie sparen mehr, als sie verbrauchen. Das bedeutet, dass eventuelle Staatsdefizite in solchen Ländern per Saldo vollständig aus dem internen Sparaufkommen finanziert werden können. Die eigenen Bürger haben dem Staat das Geld geliehen, das er brauchte. Es bleibt aber genügend übrig, um auch das Auslandsvermögen wachsen zu lassen. Ganz anders ist die Situation in Ländern mit größeren und nachhaltigen Leistungsbilanzdefiziten. Hier erhält die Volkswirtschaft vom Ausland insgesamt mehr Kapital, als sie dorthin exportiert. Diese Länder verbrauchen mehr, als sie sparen. Staatsschulden werden dort ganz oder teilweise von ausländischen Gläubigern finanziert. Auch Zinsen und Tilgungen fließen ins Ausland. Die Nordländer im Euroraum sind sämtlich Staaten mit Leistungsbilanzüberschüssen, die Südländer sämtlich Staaten mit Leistungsbilanzdefiziten. Leistungsbilanzüberschüsse oder Defizite sind gesamtwirtschaftliche Rechengrößen, die sich aus vielen Millionen Einzelentscheidungen ergeben. Sie werden von Wettbewerbsfähigkeit, Sparneigung und der Gesamtnachfrage bestimmt und sind als solche weder gut noch schlecht. Definitorisch wird es immer außenwirtschaftliche Salden geben. Schwierig wird es dann, wenn ein nachhaltiges Leistungsbilanzdefizit gemeinsam mit einem nachhaltigen Staatsdefizit auftritt. Das zeigt an, dass sich der Staatshaushalt im Ausland verschuldet und sich damit in zunehmende Abhängigkeit von internationalen Kapitalmärkten begibt. Wird in solch einem Fall das staatliche Finanzierungsdefizit abgebaut, so sinkt damit automatisch auch das Leistungsbilanzdefizit. Es gibt die Theorie, dass die Überschüsse der Überschussländer über den dadurch ermöglichten Kapitalexport die Defizite der Defizitländer quasi mitverschuldet hätten, weil ja diese Überschüsse erst die Finanzierung der Schulden der Defizitländer ermöglicht hätten. Das ist kausal gesehen unsinnig. Aber diese Theorie ist sehr beliebt, um den Nordstaaten quasi eine Mitverantwortung an der Eurokrise zuzuweisen. Die Lösung soll dann so erfolgen, dass die EZB in der Eurozone mehr Inflation produziert, wobei die Inflationsraten in den Nordländern relativ höher sein sollen als in den Südländern. Dies würde dann einen schmerzfreien Abbau der Kostennachteile der Südländer ermöglichen. Ich finde diese Theorie abenteuerlich. Sie ist aber bei Ökonomen in den Südländern und in Großbritannien sehr populär. Und auch der Chefvolkswirt der HSBC, Stephen King, hängt ihr an. Nicht nur Staatshaushalte können im Verhältnis zu ihrer Leistungskraft zu viele Schulden haben. Dies kann auch für Privathaushalte oder Unternehmen gelten. Für die Beurteilung der Schuldensituation eines Staatshaushaltes ist es deshalb wichtig, mit einzubeziehen, ob das Land Leistungsüberschüsse oder Defizite hat und wie die Verschuldungssituation von Privathaushalten und Unternehmen ist. So hatte zum Beispiel Spanien bis weit in die Euro-Krise hinein eine recht günstige Verschuldungssituation des Staatshaushalts, aber es wies über viele Jahre auch ein sehr großes Leistungsbilanzdefizit auf. Das viele importierte Kapital diente zur Finanzierung eines hemmungslosen Baubooms und einer Immobilienblase. Eine große Überschuldung vieler spanischer Privathaushalte war die Folge. Das belastet jetzt die spanischen Wirtschaftsperspektiven viel stärker als die Staatsverschuldung. Das Staatsschuldenproblem ist deshalb immer im Kontext der gesamten Schuldenproblematik eines Landes zu sehen. Die Überwindung einer Schuldenkrise bedeutet auch immer, dass private Haushalte eine übermäßige Verschuldung abbauen und dass Leistungsbilanzdefizite abgebaut werden oder auf das Niveau reduziert werden, das langfristig tragbar ist. Nach einer Schuldenkrise dauert es immer einige Zeit, bis Schulden- und Vermögensbilanzen einigermaßen ins Lot gekommen sind. Das kann sehr schmerzhaft sein und kostet regelmäßig Wirtschaftswachstum. Für diesen Prozess hat sich der Ausdruck Deleveraging eingebürgert, zu Deutsch Abbau des Verschuldungsgrades. Bei der Bewältigung einer Schuldenkrise gibt es eine gewisse gesetzmäßige Reihenfolge. Schrumpfung des BIP, Abbau der Schuldenquote am BIP im privaten Sektor, Stabilisierung und wieder steigende Ausleihungen im Bankensektor, Stagnation des BIP, Abbau der Schuldenquote am BIP im Staatssektor, erneutes Wachstum des BIP. Erfahrungen mit den Schuldenkrisen in Finnland und Schweden Anfang der 90er Jahre haben gezeigt, dass der ganze Prozess durchaus 6 bis 8 Jahre beanspruchen kann. Finanzielle Konsolidierung, bis wieder nachhaltiges Wachstum möglich ist, braucht also einfach Zeit. Sie gelingt dabei umso besser, je nachhaltiger der Schuldenabbau ist und je mehr der ganze Prozess von strukturellen Reformen begleitet wird. Die Glaubwürdigkeit und Nachhaltigkeit des Konsolidierungsprozesses ist für den Erfolg wichtiger als der Umfang der Einsparungen in den frühen Phasen.